Hörbilder. Alle 7 Jahre, sagt die Wissenschaft, wird man ein neuer Mensch. Die Zellen im Körper tauschen sich einmal komplett aus. Und auch unsere Ansichten, Kleidergrößen und Weltanschauungen sind dem Wandel unterworfen. An allem zieht und zerrt die Zeit. Alles wogt und drängt der Auflösung entgegen. Nur das Herz behalten wir ein Leben lang. Es wandelt sich erst mit dem Tod. Zentralfriedhof, drittes Tor. Aber beginnen wir lieber am Anfang. Gloria oder Die erfüllten Wünsche. Feature von Elisabeth R. Hager. Das war eben dieses früheste Spiel, ja, sich irgendwas umzubinden, ein Kopftuch aufzusetzen, eine Schürze sich vorzubinden in Form eines Geschirrtuchs oder so, eine Masche in die Haare zu stecken. Die Haare waren auch lang und goldblond und lockig und das hat irgendwie, ja, das hat sehr mädchenhaft ausgeschaut. Jede Gegenwart ist ein Übergang. Schon im nächsten Moment ist sie Geschichte. Die Geschichte wiederum, so schreibt Walter Benjamin einmal sinngemäß, ist immer die Geschichte der Sieger. Und was ist mit den anderen? Ich habe mit meiner Nachbarsfreundin, also mit der ich Tag und Nacht zusammen war. Wir haben uns wirklich gleich nach dem Aufstehen getroffen und haben dann den Tag miteinander verbracht und ja, sind manchmal wie ein Wesen gewesen. Das habe ich sehr, sehr stark empfunden. Wir teilen uns eine Gegenwart und sind doch auf mehreren Zeitachsen zugleich unterwegs. Zeitachsen, die sich ineinander schieben können, miteinander verschmelzen oder voneinander trennen. Was trennt mich von Gloria? Die ist total drauf eingestiegen. Also für sie, klar, du bist die Gloria. Und dann waren wir halt 2 Mädchen oder 2 Schwestern oder sogar Zwillinge. Oder wenn wir Vater, Mutter, Kind gespielt haben, dann habe ich halt immer die Mutterrolle entweder urgiert oder das Kind, das halt dann die kleine Gloria ist, ja. Und sie hatte überhaupt keine Schwierigkeiten, den Vater zu geben. Und so haben wir da große, schöne Theaterstücke miteinander aufgeführt. Ja, da habe ich mich ein bisschen Einübung in die Gloria. Gloria war die Cousine meiner Mutter. Ein Mensch, von dem nicht unbedingt vorgesehen war, dass er mein Leben streift. Und doch verdanke ich ihr so viel. Davon und von ihr will ich erzählen. Und ja, ein bisschen auch von mir. Wenn es wirklich das reine Bauerndorf gewesen wäre, dann wäre da schnell ein Riegel vorgeschoben worden. Aber so, dass da halt in den frühen 50er Jahren so immer noch Ausläufer der Leute, die da im Krieg oder nach dem Krieg, nach 45 aus den östlicheren Teilen hierher gekommen sind und sich halt dann hier irgendwie mehr oder minder hängen geblieben sind, da hatten die Leute vielleicht auch ganz andere Sorgen als irgend so ein Dreijähriges, das sich halt als Mädel verkleidet und sagt, das ist die Gloria. Außerdem, Kinder sind sehr androgyn und ich glaube, viele haben es wirklich gar nicht gemerkt, dass irgendwie was bei dieser Gloria nicht stimmt. Gloria spricht über die 50er Jahre. 35 Jahre später komme ich zur Welt. Keine 50 Kilometer vom Haus entfernt, in dem Gloria ihre Kindheit verbracht hat. Ich wachse hinein in eine gut situierte, bäuerliche Welt, in der noch das Echo der Erziehung hallt, die Gloria 30 Jahre zuvor erhalten hat. Mädchen, die pfeifen und Hähne, die krähen, soll man am besten den Hals umdrehen. Ich bin ein aufgewecktes, fröhliches Kind, das nachmittags mit seinen Freundinnen im Heu herumhüpft und sonntags in der Kirche lauthals mitsingt. Ob ich den Text kann oder nicht. Mit 4 Jahren, kaum dass es begonnen hat, kommt Glorias frühes Glück an ein Ende. Ja, sogar ein ziemlich brutales. Es gab dann irgendeinen Nachbarn, der sich daran sehr gestört hat. Es kann auch sein, dass ich ein bisschen über die Stränge geschlagen habe und das schon so, mir schon so ein ernsthaftes, jedes Spiel ist ernsthaft. Aber das ist mir halt dann besonders ernst geworden. Und ja, und dann fand etwas statt, das sollte irgendwie so eine traumatische Urszene werden, wie ich später irgendwie rausgefunden habe. Also ich wurde, was ich noch nie erlebt habe, zum Friseur geführt, in eine Welt, die für mich wie ein Operationssaal gewirkt hat. Die weißen Mäntel, diese blitzenden Instrumente, die Rasiermesser, die da bereitgelegen sind. Mir war völlig klar, dass da jetzt was ganz Schreckliches passiert. De facto war es so, dass ich an Händen und Füßen festgehalten wurde. Einer hat den Kopf gehalten, damit ich den auch nicht ruhig halten wollte. Dann wurde ich geschoren. Diese langen, blonden Locken wurden abgeschnitten. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich werde da abgeschlachtet. Und ja, und am Schluss hat man eine damals so beliebte Mackie-Frisur gemacht, Mackie, benannt nach einem Igel, eine Igelfrisur. Und dann wurde mir gesagt, so, jetzt schaust du wie ein Bub aus. Wenig später zieht die Familie nach Kufstein, eine Stadt an der Grenze zu Deutschland. Der Vater wird befördert. Der Familie geht es finanziell sehr gut. Doch Gloria vermisst ihr Heimatdorf und ihre erste Freundin. Mit den Spielen der Buben kann sie, die jetzt nur noch Klaus genannt wird, wenig anfangen. Stattdessen verkriecht sie sich. Und ich hatte dazu ein sehr schönes Refugium. Wir haben in einem sehr, sehr großen alten Haus gebaut, ein Riesengebäude aus der Jahrhundertwende, das wie so ein Schloss gebaut war mit Turm und Zinnen. Und da war unten eine Sparkasse drin, in der mein Vater gearbeitet hat. Also alles noch im 19. Jahrhundert, aber riesig. Ich glaube, das hatte 10 Zimmer und mehr, riesige Räume. Und das Schöne an diesem Haus waren die Dachböden. Das hat dreistöckige Dachböden gehabt, in denen Krempel seit 1900 drinnen gewesen ist. Und ich war in diesem Haus haben keine anderen Kinder mehr gewohnt. Da sind sukzessive die Leute ausgezogen, weil diese Sparkasse immer mehr Platz gebraucht hat. Und wir waren da eigentlich schon die letzten Mieter in diesem Haus. Und ich dadurch das einzige Kind. Und in diesen riesigen Dachböden, und da waren so alte Kisten und da waren Kleider, Gewänder. Ich weiß nicht, da bin ich da so in so 20er Jahren Fummel herumgegeistert, so wie die Ahnfrau da durch diese dunklen Dachböden. Und ich? Naja, ich passe schon irgendwie in meine Welt. Ich bin gern in der Natur, liebe Rodeln und Skifahren und den Umgang mit den Tieren. Nur die Unterscheidung zwischen Nutz- und Haustier verstehe ich nicht. Die Spiele der Mädchen öden mich an. Mutter, Vater, Kind. Und Zöpfe flechten. Ständig dieses depperte Zöpfe flechten. Statt mit meinen Freundinnen Tempelhüpfen zu spielen, lasse ich mir lieber von den Kälbern die Hände abschlecken. Die Bella hat eine raue Zunge. Und statt mich schön zu machen, reiße ich mir beim Baumkraxeln die Ohrringe heraus. Ich raufe mit den Freunden meines Bruders, die 2 Jahre älter sind als ich. Ich will nicht daneben stehen, wenn die Buben Abenteuer erleben. Ich bin meine eigene Heldin. Das hatte schon ein bisschen was Pathologisches, glaube ich. Also ich habe mich da wirklich dann sehr, sehr reingesteigert in so eine Welt, aber eben in großer Verborgenheit. Ich weiß nicht, was gewesen wäre, wenn mich da mal jemand oben entdeckt hätte, aber es ist nie mehr gekommen. Wie lange hält man das durch? Wie lange schafft man es, in einer Welt ohne Außen die Person zu bleiben, die man immer schon war? Ich habe dann irgendwann, das hatte sicher mit der Pubertät auch zu tun, hatte dann so das Gefühl, ich tue da ja was ganz, ganz Perverses. Irgendwo gab es in unserer Bibliothek ein altes Buch über Sexualität und so. Ja, da sind abenteuerliche Dinge drin gestanden. Unter anderem kam da auch so ein kleines Kapitel vor über Transvestismus. dass das halt eine ganz, ganz scheußliche Perversion ist, die zutiefst verachtenswert ist. Und das Buch dürfte aus der unmittelbar Kriegszeit oder davor gewesen sein. Ja, ja, man liest es und hat ja niemanden, mit dem man sich darüber austauschen konnte. Das war eine große Einsamkeit. Und dann hat einem dieses Buch halt erklärt, dass man eigentlich auf einem völlig verfehlten Trip ist. Und irgendwann waren diese Schuldgefühle so groß, dass diese Sache irgendwann auch geendet hat. Ich wusste immer, dass ich was mit Schreiben machen möchte. Also das war halt früh mein Ventil, dass ich dann geschrieben habe. Schreckliches Zeug aus heutiger Sicht, aber halt von Herzen. Schreiben, das war die große Sehnsucht. Mein Selbstbewusstsein war aber zugleich sehr klein. Also diese vielen Demütigungen, die man so als nicht wirklich funktionierender Bub sozusagen durchmacht. Ich hätte einfach nie den Mut gehabt zu sagen, ich gehe in die Schriftstellerei. Außerdem kam mir die Musik in die Quere. Mit 14 Jahren unternimmt Klaus seine erste Reise allein, zu Freunden der Familie nach Hamburg. Ausgerechnet in dieser Stadt Hamburg hatte ich einen Unfall, habe mein Bein gebrochen, ganz kompliziert, bin, glaube ich, mehrere Wochen im Bett gelegen, habe aus reiner Langeweile begonnen, Platten zu hören, Schallplatten, ja. Und da war eine, und das waren halt großteils klassische Platten. Eine war Don Giovanni und das hat mich irgendwie, das war mir ein Sturm. Also das hat mich so berührt, das war so, war damals 14, 15. Und das heißt, dieses Interesse für die Musik war plötzlich so groß geworden und dann kam halt die Idee, ob man das Schreiben und die Musik, denn ich wollte das irgendwie beides. Es gibt ja den schönen Spruch, wenn du die Wahl hast zwischen zwei Dingen, nimm beide. Anfang der 70er Jahre, als ich noch ein paar Jahre mit den Mücken geflogen bin, geht Klaus zum Studieren nach Wien. Musik- und Theaterwissenschaft. Außerdem besucht er Vorlesungen in Philosophie, Publizistik und Kunstgeschichte. Es läuft gut für diesen jungen Mann. Die Idee war, über Musik zu schreiben. Und wieder erwarten, in einer Musikstadt wie Wien, hat das funktioniert. Ich war dann schon wie alt war ich da? 24, war ich bereits Musikkritiker bei der ältesten Tageszeitung der Welt. Das ist die Wiener Zeitung, gegründet 1703. Also die älteste, die noch existiert, ja, die geht bis heute. Und da gehörte ich dann ziemlich schnell zu diesem Team von Kritisierenden, die halt die Konzerte, und dann war ich schon in Salzburg bei den Festspielen, und da hatte ich wirklich große, wirklich sehr bedeutende Dinge, und ich dachte auch wieder mal, ja, jetzt bist du angekommen. Denkste. Es ist immer nur ein Umstieg. Ja, ich bin dann eben von der Wiener Zeitung dann eingeladen worden in das Feuilleton der Presse. Man nannte das damals so das Flaggschiff der österreichischen Zeitungen, wobei man es natürlich sehr bescheiden in Österreich zeitungsmäßig gibt. Die hatte ein hervorragendes und gut beleumundetes Feuilleton. Ja, und da habe ich dann auch wieder einige Jahre zugebracht und vieles gelernt und tolle Kontakte gehabt und tollen Leuten begegnet. Und das war meine männlichste Zeit. Ja. Da habe ich sogar einen kleinen Bart stehen gehabt und dachte halt auch, ja, diese ganzen seltsamen Träume von früher, und das war halt schön, aber vorbei. Ich bin zu der Zeit ein Kind in Tirol. Die Hänge meiner Kindheit sind steil. Maschinen richten wenig aus. Seit Jahrhunderten werden hier Körper gebraucht, auch mein Körper, um den Großteil der Arbeit zu verrichten. Meine Aufgabe ist einfach. Ich gehe am gemähten Feldrand entlang und räche das Heu einer Zeile zu, damit die Mutter es besser aufnehmen kann, wenn sie später mit dem Schwader übers Feld fährt. Ich mache einen Schritt den Hang hinauf. Die Hände fahren den Rechen aus. Dann ziehen sie ihn wieder zu sich her. Schritt, Griff, Zug. Schritt, Griff, Zug. Ich bin erst 7, doch der Ablauf ist mir sehr vertraut. Schweißtropfen rollen mir den Rücken hinunter. Heustaub bleibt an meinen Beinen kleben. Bei jedem Schritt sticht mich ein trockener Halm. Ich helfe nicht freiwillig. Und doch gibt es hier, auf dem staubig heißen Feld, etwas, auf das ich mich freue. Denn Schritt, Griff, Zug zerlaufen die Konturen. Schritt, Griff, Zug zerrinnt die Welt wie Aquarell. Schritt, Griff, Zug löse ich mich auf. Und Klaus klettert Sprosse für Sprosse die Karriereleiter hinauf. Ende der 80er Jahre ist er als Chef des Feuilletons der österreichischen Wochenpresse einer der wichtigsten Journalisten des Landes. Er ist am Zenit angekommen. Es könnte nicht besser laufen. Man wurde halt, wenn man ins Theater ging, vom Intendanten begrüßt und es haben einen halt Leute angesprochen und gesagt, also hier, was sie da geschrieben haben letztes Mal. Entweder der größte Blödsinn oder halt ganz hervorragend. Und also man kam sich wichtig vor. Ja. Ich weiß, wie lächerlich diese Dinge sind, aber wenn man ein Mensch ist, der eigentlich so aus der Unsicherheit kam und aus all dem, dass immer, wenn es einmal schön war, es dir wieder weggenommen wurde oder du hast es dir selber weggenommen, dann waren das so, gibt diese gewissen Streicheleinheiten, die du wahrscheinlich brauchst. Während Klaus im Dreitagebad in einem gelben Rennauto auf der Überholspur durch die Republik braust, liegt hinten im Kofferraum, reglos und stumm, unter einem Haufen testosterongeladener Erfolgsgeschichten, Gloria. Wenn ich auf dem Feld mit dem Rechen gehe, wenn ich im Wald den Riffel in der Hand Moosbeeren pflücke, fühle ich mich eins mit der Welt. Doch wenn am Küchentisch über Kälberkühe geredet wird, über Landmaschinen oder das Wetter, flammt eine Sehnsucht in mir auf. Nach einer Welt der Aufregung und Abenteuer, nach einer Welt der tiefen Gefühle und großen Tragödien. Diese Sehnsucht lässt mich zur Leserin werden. Und wenn ich nichts zu lesen habe, schalte ich das Radio ein. Willst du meine Frau werden? Es gab dann so eine Phase, wo ich schon glaubte, völlig in der Normalität angekommen zu sein. Aber wie das eben ist mit dem Angekommensein, das ist dann schon fährt der nächste Zug weiter. In dieser Zeit findet Klaus, was ihm zum Glück noch fehlt: die wahre Liebe. Es kommt sogar zur Hochzeit. Das war eine italienische Künstlerin, die selber so ein bisschen eine Geschichte hatte. Die hatte eigentlich Architektur gelernt und ist als junges Mädchen, als Teenager auf seine Schule für Bauingenieure gegangen, hat dann Architektur weitergemacht und ist dann in die Malerei gegangen. Auf der Schule war sie das einzige Mädchen unter 3000 Jungs. Und da gibt es noch Fotos, die kommen aus Italien, aus der Nähe von Venedig. In der Lokalzeitung war das so ein ganz ernsthaft einblickendes Mädchen in Anzug und Krawatte mit kurzen Haaren. Das halt da so bei einer Schulfeier. Ja, also die hatte ein bisschen den Umgekehrten. Aber wir haben eigentlich damals beide geglaubt, ja, das sind unsere Kindheits- und Jugend- Sehnsüchte, aber jetzt haben wir uns gefunden. Und wir waren wirklich lange Zeit auch, glaube ich, ein sehr, sehr glückliches Paar. Neulich hat jemand auf Insta ein Foto geteilt. Darauf zu sehen ist meine Schulklasse bei der Erstkommunion 1991. Ich stehe ganz vorn, rechts, meine Taufkerze in der Hand. Ich trage ein weißes Kleid mit Reifrock, einen Haarreifen mit weißen Samtrosen auf den schulterlangen Haaren und weiße Spitzenhandschuhe. Ich sehe dieses Bild und sofort spüre ich wieder die Enge des Kleides, das Jucken der Spitze auf der Haut, den Schweiß, der mir die Wirbelsäule hinunterperlt. Herausgeputzt bin ich wie eine Kuh beim Almabtrieb. Über 10 Jahre waren wir wirklich sehr glücklich. Das unsinkbare Schiff waren wir irgendwie. Auch für viele Freunde haben gesagt, na, ihr habt die tollste Beziehung, die es gibt. Ja, und gerade aus dieser Sicherheit heraus habe ich dann wirklich die ersten konkreten Schritte unternommen, die Gloria von ehedem sozusagen wieder hervorzuholen aus ihrem Versteck, in dem sie halt immer gewesen ist. In Österreich gab es so eine berühmte Diskussionssendung, Club 2. Da haben wirklich sehr gescheite Leute sehr oft open end miteinander über irgendein Thema diskutiert. Und eines Tages war dieses Thema Transsexualität. Und ich habe gesagt, das interessiert mich. Und wir sahen uns das an. Und nach der Sendung habe ich wirklich gesagt, du, was, worüber die da reden, das ist ja meine Geschichte. Wir haben dann, glaube ich, die ganze Nacht drüber geredet. Und es war, ja, wir haben uns eigentlich gegenseitig wirklich beigestanden. Sie hat gesagt, ja, trau dich. Ich bin bei dir, wir werden zusammenhalten, das wird schon gehen. Wir überschätzen uns manchmal. Wir glauben, dass die Liebe alle Mauern niederrennt. In der Praxis ist es dann oft anders. Ja, und also da ist so im Umfeld sehr viel auch Seltsames passiert. Und oft gerade von Seiten, von denen ich es nicht erwartet hätte. Und irgendwann hat mir halt auch meine Partnerin dann gesagt, du, es geht irgendwie über meine Kraft. Ich habe mich in einen Mann verliebt und der wird halt jetzt immer mehr kein Mann. Ja, wir haben uns dann irgendwann einmal eh im guten Verhältnis voneinander getrennt und es bleiben wirklich 10, 11 tolle Jahre. Und ja, das heißt, die Normalität einer bürgerlichen Existenz, die hat halt offenbar nicht sein sollen. Gloria tritt in mein Leben wie alle Menschen, die mir viel bedeuten. Mit einem Flüstern. Ich sitze nach einem langen Schultag beim Mittagessen. Die Mutter neben mir blättert durch eine Illustrierte. Im Fernsehen läuft eine Talkshow. Es ist Mitte der 90er Jahre. Ich bin 14, ich gehe in die 4. Klasse des örtlichen Gymnasiums, bin eben sexuell erwacht, immer hungrig, immer beschämt, immer genervt. Immer. Ma, der Klausi, zischt meine Mutter plötzlich und schaut entgeistert auf. Der wer? Frage ich kauend und schiebe eine Gabel Nudeln hinterher. Mein Cousin, der Klausi, sagt die Mutter ungläubig und vertieft sich wieder in den Artikel. Kurz darauf steht sie auf und verlässt das Heft unterm Arm die Küche. Habe ich das wirklich so gesagt? Ja, Mama. Kaum bin ich allein, mache ich mich auf die Suche. Ich finde die Illustrierte im Elternschlafzimmer auf dem Nachttischkastel. Ich beginne sofort zu lesen. Als Frau im Mann. Klaus Kittel, der frühere Top-Kulturredakteur, änderte sein Leben und wurde Gloria G. Wir trafen den Grenzgänger zum Interview. Ist das nicht zum Lachen? Das war ein Artikel in der Zeitschrift News, die es, glaube ich, heute noch gibt. Nachdem ich halt so ein bisschen in Erscheinung getreten bin als Gloria, dann bei Lesungen, bei Performances, bei politischen Veranstaltungen. Dann haben auch schon seriösere Medien ein bisschen was drüber berichtet. Und halt irgendwann kamen halt sehr bedrängende Anrufe, wir würden da gern was machen wollen und das wäre interessant. Und ich dachte natürlich, ja, okay, das ist ein Massenmedium, das wurde und wird sehr viel gelesen, damals glaube ich sogar noch mehr als heute. Warum vielleicht nicht ein bisschen was von diesen Ideen über Geschlecht, über Identität, über unsere Leben, warum nicht auch das einem größeren Publikum präsentieren? Ich lese das Interview mit angehaltenem Atem. Transgender? Vielen Wörtern? Intersexualität? Begegne ich zum allerersten Mal. Ich verstehe nur die Hälfte. Und doch ist die Enge, von der Gloria spricht, auch meine Enge. Auch ich spüre eine Sehnsucht nach Entgrenzung. Eine Sehnsucht danach, die eingezäunten Wege zu verlassen. Warum nur eine Form haben? Warum nur diese eine? In Glorias Worten halt meine Einsamkeit. Das ist halt peinlichster Journalismus. Als Frau im Mann, was schon so mal nicht stimmt. Ja. Klaus Kittel, gut, das stimmt. Der frühere Top-Kulturredakteur, das ist eine Übertreibung, aber okay, änderte sein Leben und wurde Gloria G. Wir trafen den Grenzgänger zum Interview. Ja, Grenzgänger, vielleicht ist das das Einzige, was vielleicht passt. Das war damals wirklich eine Grenzengeschichte und ein Schlüsselsatz, den ich damals immer wieder mal losgeworden bin. Das war dieser Satz, ich spüre, wie die Geschlechtergrenze durch mich hindurchgeht. Am Ende des Interviews steht für mich etwas, das mein Leben verändern soll. Da lese ich, dass Gloria an einem Roman schreibt. Ich kann es nicht fassen. Ein Mensch, der mit mir verwandt sein soll, schreibt ein Buch? Der Gedanke ist so unerhört, dass ich ihn mir laut vorsagen muss. Gloria schreibt ein Buch. Vielleicht, denke ich. Vielleicht kann ich das eines Tages auch. Jemand sein, der anderen etwas erzählt. Für Gloria ist die Zeit nach der Veröffentlichung des Artikels leider alles andere als empowernd. Plötzlich haben Leute davon erfahren, die mich halt vielleicht schon seit vielen Jahren nicht mehr gesehen haben. Schulkollegen und Kolleginnen, Lehrer, die Familie war schon vorgewarnt. Die konnten sich darunter nicht so viel vorstellen, aber als der Artikel halt dann da war, und dann plötzlich Anrufe kamen, ihr Sohn ist ein perverses Schwein, der gehört vergast. Und das für meine relativ arglosen alten Eltern, die da mit solchen Dingen nicht wirklich jemals konfrontiert waren, das war dann schon harte Kost. Aber wie war das alles für dich, Gloria? Das frage ich, als wir uns 2022 in Berlin zum Interview treffen. Gloria weicht der Frage aus. Sie ist es nicht gewöhnt, über ihren Schmerz zu sprechen. Ja, das waren meistens Anrufe, anonyme Anrufe. Ja, es war so ein Mix. Mein Vater, der ein sehr gütiger Mensch war, hat mir immer wieder signalisiert, dass es für ihn sehr fremdartig ist. Aber wenn es mich sozusagen glücklich macht oder wenn es halt mein Weg ist, dann steht er dahinter. Und das fand ich wirklich sehr, sehr berührend. Und das hat mir auch wirklich geholfen. Mein Bruder hat mir vom ersten Moment an dabei gestanden. Ich habe einen jüngeren Bruder, der ist 7 Jahre jünger. Das war auch sehr hilfreich. Mit der Mutter war es ein bisschen anders. Sie war, glaube ich, in vieler Hinsicht überfordert. Ja, und ich glaube, ich habe damals auch nicht immer adäquat darauf reagiert. Für mich ist nach dem Lesen des Artikels klar, ich muss Gloria, diesen mutigen, inspirierenden Menschen, unbedingt kennenlernen. Ich ahne nicht, was dieser Shitstorm in Gloria angerichtet hat. Das Wort gab es doch damals noch gar nicht. Und ich weiß auch nicht, dass dieses öffentliche Outing, diese schmuddelige, sensationsgeile Reportage, das Ende des Journalisten Klaus Kittel einläutet. Ich habe nicht gedacht, dass ich als Feuilletonchef einer Zeitung, die zumindest ein paar Leute doch lesen und die eine gewisse Bedeutung damals hatte, dass ich da jetzt plötzlich mit Lippenstift und Fummel und Stöckelschuhen auftauchen kann, das hätte ich nicht mir zugetraut. Das haben andere gemacht. Also es hat kurze Zeit, da waren schon vielleicht noch 10 Jahre dazwischen, hat ein Radioredakteur von Ö1, der hat ohne Probleme ist der von einem Christian Thomas Tengel zu einer Christina Tengel geworden. Mit derselben Stimme. Das hat funktioniert. Vielleicht hätte ich es auch geschafft. Aber ich habe mir es nicht so getraut. Wenige Monate nach der Veröffentlichung des Textes lässt der Starjournalist Klaus Kittel für immer das Rollo herunter. Ich habe irgendwie gebraucht, hinter mir so das Geschäft geschlossen und halt jetzt erstens da Gloria zu leben und zweitens mich halt wirklich auf diese alte Liebe des literarischen Schreibens wieder zu besinnen und natürlich jetzt unter dem Namen nicht mehr als der Klaus, sondern wirklich als die Gloria. Und ja, aber da war ich schon 40 plus. Fast 7 Jahre vergehen, bis ich Gloria auf der Taufe meiner jüngsten Cousine zum ersten Mal gegenüberstehe. Eine festliche Tafel im Hinterzimmer eines Restaurants in Wien. Tanten, Onkel, verwandte Gesichter in edlem Zwirn. Wir, der bäuerliche Teil dieser bürgerlichen Familie, wirken ein wenig deplatziert in dieser noblen Runde. Ich trage wie immer in diesen Jahren schwarz, bin gerade aus meinem Innsbrucker Studentenheim geflogen und studiere neben Philosophie und Komparatistik auch Deutsch. Die Eltern glauben auf Lehramt. Ich passe nicht mehr zu meinen Leuten, doch ich passe auch zu niemandem sonst. Ein dunkler Vogel in der Mauser. Diese Begegnung bei dieser Taufe, ja, du hast mich irgendwie auch magisch angezogen. Du hast in deinem Outfit, ich bin sehr auf Leute, die so ein bisschen gruftig, emo-artig auftreten, dieses dunkle Schwarze, das du, mit dem du dich damals umgeben hast, da steckte eine große Ausstrahlung, eine düstere Ausstrahlung dahinter. Und so wie du heute, glaube ich, sehr oft das Kompliment bekommst, dass du so eine tolle Ausstrahlung hast, eine eher im Sinne des Frohsinns. Ich glaube, das hast du damals, da hast du eine andere Seite gezeigt. Wir haben ja alle auch unsere dunklen Seiten. Und du hast damals die mehr hervorgekehrt. Das hat mich total fasziniert. Obwohl wir einander nie begegnet sind, erkenne ich Gloria sofort. Als sich unsere Blicke kreuzen, erhält sich etwas in ihrem Gesicht, das auch mich strahlen lässt. Sie deutet auf den Stuhl neben mir. Ich nicke. Im Moment ihres Niedersetzens vollzieht sich, kaum merklich, ein Taktwechsel in der Melodie meines Lebens. Ja, sicher, auch ich spüre die Blicke, die auf uns ruhen. Auch ich sehe den grellen Lippenstift auf Glorias von Bartstoppeln gesäumtem Mund. Auch ich sehe die Brösel und Schuppen auf ihrem Pullover, das ungekämmte Haar. Zugleich spüre ich aber die Helligkeit und Wärme, die von ihr ausgeht. Ein Licht, das alles überstrahlt. Sie strahlt mich aus dunklen Augen an. Wir beginnen zu plaudern und schon nach wenigen Sätzen tanzen unsere Stimmen durch den Raum. Ich fühle mich gesehen, verstanden. Und es ist kein Zufall, dass ich an diesem Nachmittag zum ersten Mal laut ausspreche, dass ich schreiben will. Es gibt ja so viele Trans, also Transsexualität, Transvestismus, Transidentität, da sind so Transgender, da sind die Begriffe so durcheinander geschwirrt und sehr viele Leute in den 80er, späten 80er oder frühen 90er Jahren wussten mit diesen vielen Begriffen nicht viel anzufangen. All diesen Worten ist gemeinsam Trans und Trans ist unterwegs sein. Nach meiner ersten Begegnung mit Gloria bin ich fest entschlossen, sie möglichst bald wiederzusehen. Auf der gesamten Autofahrt nach Tirol halte ich den Schlüssel zu ihrem Leben fest in Händen. 0676 333 2549. Während ich auf den Zettel blicke und ihre Schrift bewundere, ist Gloria längst unterwegs zu einem neuen aktivistischen Treffen. Wir haben so einen Verein gegründet, den es bis heute gibt. Das ist die größte in Österreich existierende Transgender-Gemeinschaft, die wirklich für alle Aspekte des Themas offen ist. Dieser Verein haben wir TransX genannt. weil das X halt wirklich das Unbekannte, weil wir eben alle oft nicht wussten am Beginn unseres Weges, ich ja auch nicht, wohin führt mich das. In den 15 Jahren, die folgen sollen, lagert der Zettel mit Glorias Nummer in drei weiteren Geldbörsen. Wie ein Heiligtum trage ich ihn durch ein Dutzend Länder. Ich lese die Nummer so oft, dass ich sie mit den Jahren auswendig kann. Ich erinnere mich an Transpersonen aus allen möglichen Milieus. Also das waren von Grad und Grad Volksschulbildung bis doppelte und dreifache Doktorinnen und von Universitätsprofessorinnen bis zu Lastwagenfahrern haben wir in diesem Trans-X alles drin gehabt. Da sind oft Milieus und politische Welten auch aneinander geraten. Und es ist nicht immer nur politisch korrekt dort zugegangen. Ich kenne Glorias Nummer auswendig. Und doch wähle ich sie nie. Warum? Vielleicht schäme ich mich dafür, nicht schnell genug der Mensch zu werden, den sie schon, als ich 18 war, in mir gesehen hat. Was ich allerdings nicht weiß, ist, Gloria begleitet mich aus der Ferne. Ich habe immer wieder mit Freude gehört, die Elisabeth, die geht ihren Weg. Ich habe das manchmal auch in Form negativer Botschaften gehört. Also die lebt so wild und die ist da in der Großstadt und hat sozusagen ihre tirolischen, sauberen Wurzeln völlig. Ich weiß ja nicht, was da alles so über drei Tanten und Ecken und auch Familienfunk gedacht. Also alles, was du vorhin von mir sagst, hat mir eigentlich genauso übernommen. Die scheißt sich nichts, die lebt ihr Leben, die nimmt sich das Leben heraus, das sie führen möchte. Als wir den Faden wieder aufnehmen, bin ich 35 und unterwegs zu einer Lesung aus meinem ersten Roman. Ich bin in Eile, habe im Dickicht der Wiener Innenstadt die Wege unterschätzt. Als mich die U-Bahn endlich am Stephansplatz ausspuckt, renne ich die Rolltreppe hinauf. In der Oberwelt hat es schon zu dämmern begonnen. Der Auftrittsort liegt hinter dem Dom. Ich eile über das Kopfsteinpflaster, an schläfrigen Fiakern vorbei. Ein ohrenbetäubendes Dröhnen setzt ein, das mich mit jedem Schlag weiterschiebt, als wäre ich ein verlorener Schuh, den die Brandung Welle für Welle Richtung Strand trägt. Zwei Schläge noch und ich kann die Eingangstür sehen. Menschen drängen sich davor, die ich nur schemenhaft wahrnehme. Kuben, Quader, Zylinder, Würfeln mit Kugeln obendrauf. Doch da, etwas abseits, steht eine wuchtige Gestalt, deren Anblick meinen Herzschlag noch erhöht. Gloria ist in einen schwarzen Mantel gehüllt, das mittlerweile graue Haar um den Kopf drapiert. Genau wie vor 15 Jahren. Gloria spürt meinen Blick, dreht sich um und zum zweiten Mal an diesem Tag geht die Sonne auf. In diesem Moment hinterm Dom weiß ich, dass wir uns nicht mehr verlieren werden. In diesem Leben nicht mehr. Glorias Nummer ist immer noch dieselbe. Und seit diesem Abend hinterm Dom rufe ich sie jede Woche an. Worüber wir da stundenlang reden? Die schönen Dinge des Lebens. Musik, Kunst, Literatur, meine und ihre Texte. Privates spielt in unseren Gesprächen fast keine Rolle. Obwohl ich ahne, dass es Gloria nicht immer gut geht, dass sie manchmal einsam ist, frage ich nur selten nach und dränge sie zu nichts. Bei unserem Treffen 2022 in Berlin frage ich Gloria, ob ihrer Meinung nach Transsein heute in der Mehrheitsgesellschaft als etwas Positives gilt. Dann muss man unterscheiden, in welchem Staat. Wir leben in Wien, 70 Kilometer entfernt von der ungarischen Grenze. In Ungarn ist diese Liberalität, in der wir mittlerweile leben dürfen, völlig zerstört worden. Von Polen, Russland und anderen Ländern will ich schweigen. Und dass in manchen anderen Ländern sogar noch Todesstrafe auf solche Dinge steht, wurde lange nicht wahrgenommen. Aber mittlerweile haben wir sehr, sehr viele LGBTQ-Flüchtlinge, die zu uns kommen und wo das ja ein Fluchtgrund ist. Was Gloria zum derzeit spürbaren Backlash und den weltweiten Beschneidungen von Transrechten sagen würde, kann ich nur erahnen. Bei unserem Gespräch damals wechsle ich das Thema und frage sie, was bedeutet Geschlecht heute für dich? Das Thema hat eine unglaubliche Dimension heute, von der wir damals eigentlich wenig Ahnung hatten. Da ging es halt wirklich von der Frau zum Mann oder vom Mann zur Frau zu finden und dann irgendwo drauf zu kommen. Das, was sich ganz gut in einem Satz ausdrücken lässt, das die Aktivistin Kate Bornstein einmal geprägt hat, die sagte, ich habe 30 Jahre als Mann gelebt, dann habe ich 30 Jahre als Frau gelebt. Inzwischen weiß ich, dass keins von beiden der Mühe wirklich wert ist. Eine Aussage, mit der ich mich sehr identifizieren kann. Bei unseren vielen Telefonaten und bei dem Interview, das wir über eine Woche hinweg in Berlin führen, klingt Glorias Stimme immer schon so, als käme sie ein Stück weit aus dem Jenseits. Einem Jenseits der Gewissheiten, einem Jenseits der erprobten Konzepte, einem Jenseits der Definierbarkeit. Jedes Gespräch mit ihr ist für mich eine Überschreitung dieser einen Form. Mit jedem Gespräch betrete ich einen Raum, in dem plötzlich alles möglich ist. Wir sind ja praktisch kaum verwandt über so viele Ecken und so viele. Also ich bin mit anderen Menschen viel näher verwandt, ohne dass diese Affinität ist. Aber was wir sind, ist, glaube ich, eine große Seelenverwandtschaft. Und die ist auch für mich etwas ganz Kostbares. Aber eins ist gewiss, ewige Freundschaft. Und das meine ich wirklich. Ewig ist bekanntlich nichts, aber eine lebenslange Freundschaft soll es wirklich sein. Zentralfriedhof, drittes Tor. Im November 2023, wenige Monate nach unserer Aufzeichnung, stirbt Gloria in ihrer Wohnung im 6. Wiener Gemeindebezirk. Eine unendliche Trauer schiebt sich vor meinen Wunsch, dieses Feature über sie zu machen. Die Tonaufnahmen kann ich lange Zeit nicht anhören. Stattdessen gehe ich zu Glorias Urnenbeisetzung auf den Wiener Zentralfriedhof. Dort gibt es jetzt seit kurzem einen Friedwald. Auch Gloria hat dort nun ihren vorerst letzten Platz. Beim Blick auf das mickrige Bäumchen, unter dem die Urne meiner Freundin jetzt begraben liegt, entfährt mir ein lauter Lacher. Auf Glorias Beisetzung lerne ich den Electronic Producer und DJ Peter Zack kennen, der einen Teil der Musiken für dieses Stück beigesteuert hat. Hallo, hier ist der Peter Zack. Ich war der Gloria, ich habe immer Gläuserich gesagt, auch in enger Freundschaft verbunden. Und ich finde es super, dass uns der Gläuserich bei dieser traurigen Gelegenheit zusammengebracht hat. Ich glaube ja auch, dass wir zwei das Erbe von der Gloria weitertragen. Wir kultivieren es in uns. Ja, das tun wir, liebste Gloria. Ich freue mich jetzt schon auf den Tag, an dem wir uns wiedersehen, da irgendwo im Licht. Das Buch, von dem Gloria in ihrem für mich so wichtigen Zeitungsinterview gesprochen hat, ist nie erschienen. Warum eigentlich nicht? Das hat wahnsinnig lang gedauert. Ich habe manchmal wie in einem Rausch geschrieben, wie in einer Trance. Hab's dann oft auch wieder wochenlang liegen lassen. Ich hatte ja keinen Abgabetermin sozusagen. Aber es war mir völlig klar, wenn dieses Buch fertig ist, wird es ein Weltbestseller. Und ich kann mir ja Zeit lassen, circa 15 Jahre. Naja, ich habe es dann wirklich zu einem Ende gebracht und geglaubt, das ist jetzt wirklich eine formale Lösung. Dann habe ich es ein paar Leuten zum Lesen gegeben, wovon die eine Hälfte total schockiert war. Gescheite Leute, also gute Leute und mir also völlig abgeraten haben, das so zu machen. Und die andere Hälfte hat, also einer hat gesagt, auch jemand, der sehr viel davon besteht, das zählt zu den 10 besten Büchern, die ich in meinem ganzen Leben gelesen habe. Also es wäre eine Sache gewesen, die sehr polarisiert. Immer mehr hatte ich Angst und vielleicht auch ein bisschen von den Zeitungsartikeln, ein bisschen ein gebranntes Kind. Ich hatte ganz, ganz große Angst, dass die mögliche Welle von Hass, das Wort Shitstorm haben wir damals noch nicht gehabt, aber ungefähr sowas habe ich mir im Kopf imaginiert, die da über mich hereinbrechen würde, wenn dieses Buch wirklich so erscheint, wie ich es geschrieben habe. Und nur so wollte ich es erscheinen lassen. Also ich wollte mich da nicht zensieren lassen oder mich selbst zensieren. Irgendwann habe ich mir gedacht, lasse ich das Buch mal abliegen. 15 Jahre an einem Roman schreiben und dann das? Aber Gloria wäre nicht Gloria, wenn sie der ganzen Sache nicht auch etwas Positives abgewinnen könnte. Ich glaube, irgendein großer römischer Autor, war es der Ovid oder irgendjemand, hat einmal gesagt, man muss einen Text 10 Jahre liegen lassen, bis man ihn selbst beurteilen kann. Das habe ich in gewisser Weise getan. Während ich diese Aufnahmen höre, wächst mein Bedürfnis zu erfahren, was in dem Buch, diesem angeblichen Meisterwerk, denn nun wirklich steht. Im Sommer 2025 fasse ich mir daher ein Herz und schreibe eine Nachricht an Sibylle L., mit der Gloria vor vielen Jahren zusammen war und der sie ihr Erbe hinterlassen hat. Statt mir das Manuskript zu schicken, lädt Sibylle mich zu sich ein. Anfang September stehe ich vor Glorias alter Wohnungstür im 6. Bezirk. Hallo. Okay, passt. Die Frau, die mich empfängt, ist groß und schlank. Sie trägt die Haare raspelkurz, hat ein offenes, freundliches Gesicht. Und sie strahlt eine unglaubliche Ruhe aus. Glorias geräumige Dreizimmerwohnung hat sie nach deren Tod renoviert. Jetzt erstrahlt sie in neuem Glanz. Wie die Kulisse in einem Film noir. Kurz nach dem Begräbnis haben mich zwei angesprochen, die ich so von Gloras Erzählungen kennengelernt habe, die sich angeboten haben, dass sie das irgendwie rausbringen. Wir sitzen im Wohnzimmer und blicken durch bodentiefe Fenster auf die von Efeu überwucherte Terrasse. Wie oft hat mir Gloria von diesem Ort der Stille, ihrem Refugium, erzählt. Viele Feste wurden hier gefeiert. Hier wurde gezecht und wild getanzt. Ich blicke auf die hochwertige Einrichtung, rieche noch die Farbe der vor kurzem beendeten Malerarbeiten und spüre doch den Geist meiner Freundin über uns im Raum. Ich habe aber kein gutes Gefühl dabei gehabt, weil, ja, egal. Du warst halt einfach die Person, wo ich mir gedacht habe, es ist perfekt, es bleibt innerhalb der Familie. Du bist eine feministische Frau, du kennst die Gloria über diese Transgeschichte, aber auch familiär, du schreibst selbst, also es ist eigentlich perfekt. Sibylle verlässt kurz das Zimmer und kommt mit zwei dicken Ordnern zurück. Das ist ihr Erstlingswerk sozusagen, also das erste, das sie geschrieben hat als Privatier sozusagen, nicht als Journalist. Das sechste das Geschlecht. Das ist es und das ist der zweite Teil. Über 600 maschinenbeschriebene Seiten. 15 Jahre Arbeit. Mich fröstelt bei der Vorstellung, das Werk zu lesen und vielleicht sogar eines Tages zu veröffentlichen. Wenn jemand tot ist, welche Facetten betonst du, welche beleuchtest du? Ich denke, das kann eine Person alleine gar nicht. Es ist ihr Werk. Es sind die Menschen, die es um sie herum waren und sie gern gehabt haben. Es sind auch Menschen aus ihrer Vergangenheit. Ich finde, eigentlich ist das wie so ein Kaleidoskop, oder? Man müsste das kaleidoskopisch darstellen können, so wie, weil man sonst nicht mal ansatzweise, glaube ich, verstehen kann, wer die Gloria war. Und wir alle ja nur einen kleinen Teil von ihr kennen eigentlich, ne? Wir reden noch kurz weiter an diesem Vormittag, erzählen uns Anekdoten über unsere geliebte Gloria. Wilde und traurige Geschichten. Dann packe ich die dicken Ordner ein und verabschiede mich. Das ist das Problem vielleicht generell der erfüllten Wünsche. Ich kann mich erinnern, wir waren mal auf irgendeiner Sonnenwendfeier. Und da sollte man übers Feuer springen und einen Wunsch äußern. Und da habe ich, glaube ich, etwas geäußert, von dem ich heute noch glaube, dass es ein kluger Satz war. Der hat geheißen, ich wünsche, mir, dass unsere Wünsche in Erfüllung gehen und trotzdem noch unsere Wünsche bleiben. Ich will immer alles oder nichts, will mich quälen mit der Wahl unserer süchtigen Genüsse, lass dich spielen mit meiner Gier, stolz ist Blut, stimmt um mich, vorre Kratze und sein Nuss, gib mir. Gloria oder die erfüllten Wünsche. Feature von Elisabeth R. Hager. Es sprachen Klaus Kittel alias Gloria G., Erika Hager, Sibylle L., Peter Zack und die Autorin. Redaktion Ingo Kottkamp. Regie die Autoren. Ton Andreas Stoffels. Produktion Deutschlandfunk 2025. Noch ein Hinweis. Am kommenden Feiertag erzählen wir in den Hörbildern Spezial von einem berühmten Liebespaar im Mittelalter. Der Theologe Abelard und die adelige Heloise begegnen sich vor rund 900 Jahren in Paris und verlieben sich unsterblich ineinander. Eine Liebe, für die beide einen hohen Preis bezahlen müssen. Hörbilder Spezial am Donnerstag, 4. Juni um 10.05 Uhr. Und bis zur vollen Stunde hören Sie noch Transition von Jonathan Fitoussi. Demnächst in Ö1. Gleich anschließend nach den Nachrichten der Ö1 Klassik-Treffpunkt live aus dem Studio 3 im Radiokulturhaus Wien. Sängerin Asmik Grigorian ist zu Gast bei Ulla Pilz. 11.35 Uhr, schon gehört, Tipps für Ö1 Clubmitglieder. Um 11.30 Uhr Help, das Ö1 Konsumentenmagazin, unter anderem zum Thema Betrug bei Nebenjobs und in der Werbung. Das Ö1 Mittagsjournal um 12 Uhr bringt das Aktuellste zum Tag. In Le Weekend geht es um 13 Uhr mit Ennio Morricone durch Wohlbekanntes und Nie Gehörtes. Im Ö1 Hörspiel um 14 Uhr Joseph Fouché von Otto M. Zickan. Um 15.05 Uhr bringt Apropos Klassik eine Hommage an Josef Horwitz.